Joscha und Josephine, Zwillinge, jung und bald. Ihre Eltern Legenden, ein Erbe so groß, von CIA, FBI und NASA entsprossen. Wir sind Wächter der Wahrheit, ein Licht in der Nacht. Das BKA und CIA vereint in ihrer Macht. Für Gerechtigkeit kämpfen wir Seite an Seite, die Zwillinge gerettet, die Hoffnung erneut. Ihr Vater, ein Chief beim LAPD, ihre Mutter, ein Star der NASA-Magie, ein Erbe der Tapferkeit in Blut eingebrannt, die Rettung vereint, Hand in Hand. Durch die Schatten Berlins, im Team koordiniert, die Zwillinge gefunden, was niemand riskierte, mit List und Verstand, die Nacht überwunden, die Familie der Helden, wieder verbunden. Durch die Schatten Berlins, im Team koordiniert, die Zwillinge gefunden, was niemand riskierte, mit List. Auch wenn Sturm sich verdicht, die Zwillinge ein Erbe, das weiter.